schon viele Jahre her. Du warst so schüchtern, dir nah zu kommen fiel mir schwer. Die Unsicherheit in deinem Blick und all die kleinen Gesten, ich werf gern einen Blick zurück. Zwei Wochen lang hast du bei mir gewohnt an meiner Seite. Leider musstest du dann fort. Das Leben ging dann ganz normal, fast so wie vorher weiter. Für dich und mich an einem anderen Ort. Ich erinnere mich heute gern daran zurück. Da spüre ich wieder deinen Abschiedsblick. Als wär es gestern erst gewesen. Als wär es gestern erst. Gestern erst. Gestern erst gewesen. All deine ganzen Briefe habe ich aufgehoben. Wenn ich mal einsam bin, dann lese ich sie. Dann wünschte ich mir, ich bin ein Star und du kennst mich. Egal wohin auch immer ich jetzt gehe.